Welche sind die Gebote der zweiten Tafel? Die Gebote der zweiten Tafel sind die anderen sieben, welche sich auf den Nächsten und die Pflichten, die wir diesem gegenüber haben, beziehen.